Lektion 7, Übung O, B. In die 12. Etage. Nehmen Sie den Aufzug. In die 12. Etage. Nehmen Sie den Aufzug. Raum 10 ist in der 2. Etage. Raum 10 ist in der 2. Etage. Ich möchte zum Gesprächskreis Zukunft. Ich möchte zum Gesprächskreis Zukunft. Das Kundenzentrum hat 60 Plätze. Das Kundenzentrum hat 60 Plätze. Von Firma Zeiser zurück ins Zentrum. Von Firma Zeiser zurück ins Zentrum. Danke.